Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Jena, 10. Juni 1792. Dieser Tage habe ich unsere zwei Husaren hier gehabt. Funk begegnete ich vorige Woche schon in Erfurt beim Koadjutor, ohne dass der eine vom andern wusste. Er besuchte uns alsdann auch hier und wir verlebten ein paar sehr angenehme Tage miteinander. Wäre Funk nicht etwas uneins mit sich selbst und in Gesellschaft nicht zu angespannt, es ließe sich sehr gut mit ihm leben, aber er ist nicht ohne Prätensionen und zu wachsam auf sich und andere. Auf einen kordialen Ton glaube ich nicht mit ihm kommen zu können. Thielmann gefällt mir überaus wohl, doch kann ich dir von ihm mein Urteil noch nicht sagen. Sein Aufenthalt war zu kurz und ich hatte unglücklicherweise gerade einen schlimmen Tag, wo ich weder genießen konnte noch genießbar war. Er wird bald wiederkommen und seine Frau mitbringen. Reinhold habe ich, seit Thielmann hier war, nicht gesprochen. Auch Wagner haben wir hier, und ich denke, dass er mit unserem Betragen gegen ihn zufrieden ist. Da er im Schützschen Hause wohnt, so belästigt er uns selten. Er sowohl als Funk sprechen mir sehr viel von deiner politischen Wichtigkeit in Dresden und wie viel Gutes durch dich gestiftet wurde und noch zu stiften sei. Vielleicht weißt du selbst nicht, dass dein Verdienst auch gekannt und gefühlt wird. Und ich denke, diese Entdeckung müsste dich freuen. Wenn dir die Übersetzungsarbeit kein Vergnügen macht, so wärst du ja nicht klug, dir diese Last aufzubürden. Aber mir scheint nur, dass auch die Kunst dir nicht immer ein ungemischtes Vergnügen gebe, dass sie dich oft mit dir selbst entzweie und deinen Drang, selbst zu arbeiten, in dir erwecke, den du nicht entschlossen genug unterdrückst und doch auch nicht Hand anlegst, zu befriedigen. Die sogenannten unteren Seelenkräfte sind wie schlafende Löwen, die man oft besser tut, nicht zu wecken, weil man sie nicht sogleich zum Schweigen bringen kann. Und dein Fall ist noch gar nicht, dass die bloße müßige Betrachtung dich befriedigte. Dann bilde ich mir zuweilen ein, dass eine reinere Wirksamkeit der Vernunft das beste Mittel sei, den Streit in deinem Kopfe beizulegen und dir Genüsse zu verschaffen, die du nicht erst mit unzufriedenen Momenten erkaufen darfst. Man sagt mir hier viel Gutes von Allwills Papieren, die neu herausgekommen sind, und von einer Rehbergschen Schrift über die Erziehung. Sieh doch nach, ob etwas daran ist. Leuchsenring aus Berlin, den du vielleicht par Renommee auch kennst, ist auf gut despotisch aus dem Preußischen verwiesen und, man weiß nicht warum, seine Papiere ihm weggenommen worden. Vor seiner Abreise warf sich ihm noch eine Liebschaft, ein Fräulein von Bielefeld, die bei der Prinzessin Auguste Hofmeisterin war, an den Hals und erklärte, dass sie ihn selbst im Tode nicht verlassen werde. Er hat sie mitgenommen als seine Frau und nun ist er nach der Schweiz ohne irgendeine Aussicht. In Erfurt habe ich das seltsame Paar gesprochen. Sie ist ein leeres, unbedeutendes Geschöpf aus der Klasse der ganz gemeinen, empfindsamen Weiber, und wie es scheint, hat diese Konsortin schon auf ihn gewirkt. Ich bin neugierig, ob die Extremität, aus Leuchsenring etwas machen wird. Er hat schon seit 20 Jahren bloß Materialien gesammelt und wenig oder nichts geschrieben. Jetzt ist Schriftstellerei seine vornehmste, wo nicht einzige Hilfsquelle, und nun wollen wir sehen, was er hervorbringt. Mich beschäftigt jetzt der 30-jährige Krieg ziemlich regulär, doch habe ich höchstens 4 kleine Kalenderbogen fertig. Dafür bemerke ich aber auch kaum, dass ich arbeite. Sonst geht es mit meiner Gesundheit, wie du mich in Dresden gefunden hast. Es ist alles noch beim Alten. Den Egerbrunnen fange ich in wenigen Wochen an. Zu magnetischen Versuchen hat sich bis jetzt weder ein Subjekt noch ein Objekt finden wollen. Hast du von Huber seitdem Briefe gehabt und ist in der bewussten Sache noch kein Schritt geschehen? Ich möchte gar zu gern für das 4. Stück der Thalia etwas Gedachtes und Interessantes, da ich diesem Stücke von eigener Arbeit gar nichts beisteuern kann. Solltest du etwas dafür fertig machen können, du tätest mir einen großen Gefallen. Meine Frau grüßt euch alle herzlich, wie auch ich. Dorschens Brief hat ihr viel Freude gemacht. Lebe wohl, dein S.